Jetzt gab es damals wie eine kleine Kreissäge, wo der Gips mit durchgeschnitten wurde. Mhm. Heute ist das ein fibrierendes Messer, da kann man nicht mit ins Fleisch, ins Weiche reinschneiden. Mhm. Ja. Das brennt nur hart durch. Ja. Und ich schreie dabei beim Gips aufschneiden. Sagt der Assistent, das war kein Deutscher. So gebrochen, wie Baby, nur schreien, wenn Gips durchgesägt wird. Mhm. Vor allen Dingen, wie der Gips ganz durch war, und der klappt die beiden Hälften auseinander, schwammen beide Hälften voll Blut. Mhm. Hat er das ganze Fleisch mit durchgeschnitten. Ja. Reinhard, wir machen mal eben ganz kurz eine ganz, ganz kleine Pause, weil ich eben die Fernsehzuschauer recht herzlich begrüßen möchte. Wir hatten eine kleine Verspätung und haben hier im Radio schon angefangen. Herzlich willkommen bei Domian, beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht sind wir offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Die Telefonnummer ist 0180-5678-111 und im Moment ist Reinhard am Telefon und er erzählt von einem Unfall, einem Hausunfall. Er hat sich am Bein verletzt, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, eingegipst worden, offensichtlich nach einer falschen Diagnose. Und am nächsten Morgen hat der Chefarzt das gesehen, da musste das Gips Bein wieder geöffnet werden, das hat er gerade erzählt, und man hat dann mit in das Fleisch reingeschnitten, als der Gips entfernt werden sollte. Soweit waren wir gekommen, Reinhard. Ja, viel gibt's auch nicht mehr. Mhm. Ja, vor allen Dingen, das war gemacht, Bein war frei, der Druck war weg, mhm. Ja. Mhm. Vor allen Dingen, Feststellung war, wie gesagt, Fersenbeintrümmerbruch links und das eine Bein war angebrochen. Mhm. Was ist dann aus der ganzen Sache geworden? Aus der ganzen Sache ist erstmal das geworden, der Chefarzt wurde den gleichen Tag krank, mhm. Den anderen Tag kommt ein neuer Chefarzt. Mhm. Das war aber schon so ein altes Männchen von 70 Jahren. Ja. Und der sollte mir jetzt mal endlich sagen, was los war. Mhm. Ja, und wie ich den danach gefragt habe, da sagte der nur zu mir, ja, wenn sie ein Pferd wären, würden sie erschossen. Mhm. Nämlich laufen können sie so nicht mehr richtig. Das war vor vielen, vielen Jahren. Vor 30 Jahren. Wie ist es heute? Heute? Ja. Ich habe immer noch Schmerzen, mhm. Bin zu 50% seitdem gehbehindert. Mhm. Und wenn ich spazieren gehe, mache ich gut Viertelstunde, 20 mhm. Minuten. Dafür liege ich aber einen anderen Tag gänzlich flach und kann gar nicht auftreten. Das ist quasi so ein Nachklapp noch zu unserer gestrigen Sendung, ne? zum Thema Ärztepfusch. Ja, hast du da irgendjemanden zur Rechenschaft gezogen damals? Nein. Erstmal, ich habe gedacht, die erste Zeit, das mit den Schmerzen war, dann sagt mir Wölke, diese Sache hielt 5-6 Jahre an mit Schmerzen, mhm. Nicht also mein Trümmerbruch, mhm. Aber es ist geblieben, sehr wahrscheinlich auch durch den Fusch mit Eingipsen und wahrscheinlich, richtig ja. Machen. Reinhard, nun sind 30 Jahre vergangen, 30 Jahre wirst du sicher sehr viele Beschwerden gehabt haben und Schmerzen. Ja. Aber ich lache heute drüber. Du lachst heute drüber. Ich hoffe, ich die Treppe runtergefahren bin und alles schlimm. Ich hoffe, es bleibt auch so und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ja. Und sei vorsichtig beim Gardinenaufhängen. Ich häng doch gar nicht mehr auf. Das glaube ich, nach so einem Unfall. Ich gehe nicht mehr auf den Leiter. Das glaube ich. Also, Jürgen, mach weiter so. Danke, alles Gute. Tschüss, Reinhard. Jetzt begrüße ich Mona. Mona? Stimmt das? 28. Ja, hallo. Guten Morgen, Mona. Hallo. Ich wollte was erzählen. Das hat ganz entfernt auch mit deinem Thema gestern zu tun. Ja. Und zwar studiere ich Medizin. Und im Rahmen des Medizinstudiums habe ich auch ein Gynäkologie-Praktikum machen müssen. Mhm. Und das läuft so ab, dass man das eine Woche hat, von morgens bis abends und den ganzen Stationsablauf eben mitmacht. Von mhm. OP bis Visite, alles, was so anfällt. Mhm. Und unter anderem kam dann auch die Anweisung vom Chefarzt morgens bei der Besprechung. Ja, und ich also möchte nochmal darauf hinweisen, so an alle Ärzte, die Studenten sollen auf jeden Fall alle gynäkologisch untersuchen auch. Mhm. Das haben wir uns erstmal so angehört und am ersten Tag war ich halt nicht im OP, aber am zweiten dann zum Assistieren und ja, wir standen da so rum, die Patientin wurde gerade so steril gemacht, ja, Ärzte zogen sich an, wurden auch steril gemacht und dann sagte der Oberarzt, wer haben Sie denn jetzt gynäkologisch untersucht? Und wir sagen, nee, also es waren auch alle so ein bisschen bedröppelt, dass wir das eigentlich machen mussten, weil, ja, es ist ja doch irgendwie so recht intime Art. Und also Patientin war in Vollnarkose und bekam das eben auch nicht mit. Ja, und er hat gesagt, ja, dann fangen Sie mal an, ich zeige Ihnen das mal. Hat ja so zwischen die Beine gestellt, ist so ein gynäkologischer OP-Tisch. Und hat das so vorgemacht, also eine Hand auf den Unterleib der Patientin und die andere Hand so vaginal eingeführt und drückte dann halt so auf dem Unterleib rum, um dann halt das so anatomisch abzutasten Und dabei, weil die Patientin eben so sehr relaxiert war, ganz normal durch die Narkose, ging total viel Stuhl ab, spritzte also so gegen den Oberarzt, den ganzen OP-Tisch voll, und er fluchte das total, dachte ja, so ein Scheiß, rannte raus, also musste sich jetzt ja umziehen, und also weil er jetzt nicht mehr steril war. Und ja, alle lachten auch so, Anästhesie-Team und so, und wir standen eigentlich recht dämlich so in der Gegend. Wie bitte? Also verunsichert wahrscheinlich auch da, ne? Ja, also ich fand es ein bisschen beschämend und ich fand es auch absolut so entwürdigend für die Patientin. Mhm. Und dann kam er also zurück und meinte, ja, haben Sie denn jetzt endlich gynäkologisch untersucht? Er sagte, nee, ja, dann fangen Sie jetzt mal an, die Alte wird ja wohl nicht nochmal scheißen. Mhm. Also durch den ganzen OP. Ja, dann haben wir es halt so der Reihe nach gemacht, also ja, einer nach dem anderen. Und ja, ich muss sagen, ich reg mich da heute noch drüber auf. Die Patientinnen werden nicht vorher gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Das machen alle der Reihe nach durch. Und ich finde es absolut nicht in Ordnung. Also ich habe mir auch eine Menge Gedanken darüber gemacht. Wie viele Studenten waren da? Wir waren jetzt drei. Normal sind zwei, aber drei ist auch üblich. Und das geht so den ganzen Tag. Also es sind immer Studenten im OP. Und niemals werden die Patienten vorher informiert oder gar gefragt? Ob Nein, sie erfahren das auch nicht hinterher. Nein. Und ganz im Gegenteil, gerade in der Gynäkologie, meinetwegen, wenn jetzt Entlassungsuntersuchungen sind, Patientinnen waren mehrere, also eine Woche da oder hatten irgendwelche Eingriffe, Entbindung, dann wird am Ende nochmal eine Entlassungsuntersuchung gemacht oder auch währenddessen. Da dürfen natürlich keine Patienten dabei, Studenten dabei sein, weil die Patientinnen da nicht einfliegen. Ja. Ja, und weil die Leute dann nicht narkotisiert sind, ne? Genau, sie sind dann ja irgendwie bei Bewusstsein. Bei Bewusstsein und Also schlimm ist natürlich auch die Wortwahl, die du gerade wiedergegeben hast von dem Herrn Chefarzt oder Professor oder was das war, wenn er sagt, ich hoffe, dass die Alte nicht nochmal scheißt, wenn er das so gesagt hat. Er hat wortwörtlich gesagt, die Alte wird ja wohl nicht nochmal scheißen, total laut. Und es ist ja auch absolut bewiesen inzwischen, dass Patienten in Narkose oder auch auf der Intensivstation im künstlichen Koma im Unterbewusstsein sehr vieles, wenn nicht sogar alles mitbekommen, auch wenn in etwas unklarem Zusammenhang. Du hast das ja so mitbekommen. Du bist wahrscheinlich eine von Tausenden von Studenten, die solche Erlebnisse haben. Sowas könnte man doch mal, du hast es jetzt hier schon gemacht, man könnte es doch mal öffentlich machen. Ja, das ist eigentlich das genau, was ich nicht so recht weiß. Ich habe es mal am Rande im Dekanat anklingen lassen. Es ist, ich habe mal rumgefragt, wie es in anderen Kliniken ist, es ist in anderen Kliniken nicht üblich. Und das ist ja das gerade, was ich auch so unverschämt finde von diesem Chefarzt. Also wir hatten ja gestern beispielsweise einen, den Präsidenten des Patientenverbandes Marburg hier an der Strippe. Es wäre doch mal interessant, halt diese Leute auch davon zu informieren. Auf jeden Fall. Das Besondere ist aber, was man, glaube ich, auch betonen muss, es ist nicht überall üblich. Es ist eigentlich, es will ja nur ein ganz bestimmter Prozentsatz jetzt Gynäkologe werden. Und das, was wir gemacht haben, ist sowieso überflüssig. Es ist so eine seltene Untersuchung, zumindest für diejenigen, die nicht Gynäkologen werden wollen oder Gynäkologin, dass man das auch gar nicht machen muss. Und was mich dabei so aufregt, wenn ich mich irgendwie in ein Krankenhaus begebe und auch operiert werden muss, vertraue ich mich den Leuten ja auch an und gehe davon aus, dass nichts gemacht wird, was nicht in meinem Sinne ist, und finde es auch einfach total daneben, eine Horde von Studenten einfach irgendwie an die Leute ranzulassen, die sich auch nicht groß dafür jetzt interessieren. Oder wenn jemand Gynäkologe werden will, finde ich, sollte er vorher zu den Patienten gehen und fragen, ich möchte gerne Gynäkologe werden, dürfte ich eventuell sie mit gynäkologisch untersuchen? Also Mona, vielleicht haben wir ja so einen ganz kleinen Stein ins Rollen gebracht durch dieses Interview. Vielleicht. Uns hören so viele Leute aus allen möglichen Bereichen und Schichten zu. Vielleicht kriegen wir auch nochmal ein Feedback von anderer Seite auf dieses Thema. Auf jeden Fall gut, dass du angerufen hast, und interessant war das. Weil solche Insider-Informationen, die müssen raus an die Öffentlichkeit. Finde ich interessant und gut, dass du durchgekommen bist. Da passiert irgendwie nie was, habe ich das Gefühl. Also es ist, stehen immer alle rum. Also ich habe auch immer die Reaktionen gefragt bei den anderen Leuten. Ja, ist irgendwie, fanden sie auch nicht toll, aber es ist eigentlich niemand, dass man kollektiv sagen kann, wir wollen das nicht, wir machen das nicht, finden wir nicht in Ordnung, sondern... Okay, das war jetzt der erste Schritt vielleicht, dass man da ein bisschen offensiver mit umgeht. Ja. Danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Und werd eine gute Ärztin. Ja, ich habe keine Bedenken. Danke, tschüss. Elke. Elke. Ja, hallo. Elke ist 35 Jahre alt. Ja, hallo Domina. Domian. Nicht Domina. Ja. Das hättet ihr wohl gerne. Elke. Ja, ich habe folgendes Thema. Mich nervt es total an. Ja, in sämtlichen Sendungen und Sendern wird immer verbreitet, wenn man paar Jahre verheiratet ist. Also ich bin 11 Jahre verheiratet, bin seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und man hört immer, da fängt die Ehemüdigkeit an. Hört man nicht immer. Ich habe hier in meiner Sendung auch schon ein Gegenteiliges gehört. Also ich habe das bei Hans Meiser und wie sie alle heißen mögen, immer wieder gehört. Mein Gott, da passiert ja überhaupt nichts. Ich höre jetzt schon raus aus deiner Empörung, dass es bei euch überhaupt keine Ehemüdigkeit gibt. Also bei uns ist eher das Gegenteil der Fall. Also die Matratzen müssen ständig erneuert werden, weil die das gar nicht aushalten bei euch. Nein, eine Steigerung ist immer möglich, weil, also ich denke mal, je länger man mit einem Menschen zusammen ist, ja. Man lernt die Vorlieben kennen, man lernt die Nachteile kennen, ja. Man weiß, was der Mensch will, klar, was er nicht aber will. Es gibt ja diesen Spruch, jeden Tag Kaviar essen ist irgendwann auch langweilig, da will man auch mal eine Darbe Fritte mit Currywurst haben. Du nicht? Ja, ich sag mal, ich kann einerseits einen Tag Erbsensuppe vorsetzen. Mhm. Ja, und dann gibt's wieder Wiener Schnitzel oder eben... Also dein Mann ist so wandelbar, ihr seid so wandelbar. Also wir stehen auf dem Standpunkt, man muss offen miteinander sein, man muss aufeinander eingehen. Wir müssen mal klar sagen, worüber wir reden. Wir reden einmal über den Bereich Sex nach so einer langen Zeit der Ehe und wir reden aber auch generell, wie man so miteinander auskommt. Nein, eigentlich geht es einfach darum, bei uns, der Sex am Anfang der Ehe war langweilig. Mhm. Ich komme aus einer streng evangelischen Erziehung, also wirklich streng evangelisch. Mhm. Oft also, viel schlimmer als aus der katholischen Ecke. Ja, so habe ich es zumindest empfunden, ja, so unter dem Motto, du darfst dich nur dem Mann hingeben nach der Eheschließung. Also du bist in der Ehe so richtig aufgetaut. Das ist jetzt meine zweite Ehe. Mhm. Ich bin schon einmal geschieden. Mhm. Und die erste Ehe war Vergewaltigung, furchtbar, nur grausam. Mhm. Und die zweite Ehe, das war einfach so aufeinander eingehen, abtasten, gucken, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen. Mhm. Und ja, gegenseitige Steigerung. Du würdest also sagen, dass in eurer Ehe, und somit seid ihr wirklich zu beglückwünschen, so die Kurve immer allmählich, kontinuierlich nach oben ging. Ja, aber reichlich. Aber reichlich. Und du, Hand aufs Herz jetzt, nach über 10 Jahren Ehe, bist nie fremdgegangen? Nein. Hast nie an einen anderen Mann gedacht? Nein. Niemals? Auch nicht so heimlich im Traum mal? Nein. Nein. Also das, ich weiß von meinem eigenen Mann, ja. Er träumt, also er hat sexuelle Träume, ja. Lebt da wohl auch einige Fantasien aus, mhm. Aber eben der Kopf bin immer ich. Der Kopf, das Wichtigste, der I-Punkt überhaupt bist du. Also eben, auf alles. Es gibt verschiedene Körper, aber der Kopf bin immer ich. Ah ja. Mhm. Und ja, wir, also mein Mann zwingt mich auch nicht, mhm. Aber ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ja auch Sexualität auszuleben. Ja. Und hast du denn ein Rezept an vielleicht Leute, die so ein bisschen ehemüde sind, wie man es machen könnte, wenn man da überhaupt ein Rezept so allgemein formulieren kann? Also ich denke mal einfach dem Partner zuhören, was für Wünsche er hat. Ja. Manche Wünsche erscheinen mir im ersten Moment, weil ich eben sehr verklemmt erzogen worden bin, denke ich mir, oh, grausam, nee, mach ich nicht. Ne? Verrat mir doch mal einen Wunsch, den dein Mann geäußert hat, wo du zuerst gesagt hast, oh, mach ich nicht. Also das Schlimmste, wo mich früher Männer zu gezwungen haben, war Oralverkehr. Mhm. Und mein jetziger Mann hat mich nicht dazu gezwungen, der hat mich da so langsam dran geführt und ja, finde ich jetzt total gut, ne? Elke, ich wünsche euch noch viel Spaß. Oralverkehr zum Beispiel ist auch so eine Geschichte, ne? Das macht dir jetzt auch Spaß. Sag ich mal mit Vorbehalt. Es ne? kommt noch, also das ist für die nächsten 10 Jahre. Das ist so, ne? Also, es wächst, ne? Ja. Mal ist es schön und würde ich mich aber nie zu zwingen lassen. Das ne? ist völlig klar. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Oralverkehr, viel Spaß beim Analverkehr und überhaupt eine tolle Ehe. Das war ein Plädoyer dafür, dass Ehen nicht langweilig werden, auch wenn sie schon eine ganze Weile Nein, müssen sie gelebt eben nicht, und erlebt werden. Weil man kann es einfach auch aufputschen, ne, und eben, ja, ja, es gibt nichts Schöneres, wenn man zum Beispiel Dessous oder ein schönes Nachthemd, ja, also so richtig was Sexiges, liebe Elke, zum Hochzeitstag bekommt, ne? Ich habe das verstanden, was du so damit meinst. Ich wünsche dir und deinem Mann und der Ehe alles Gute. Ja. Viel Glück. Ich danke dir. Tschüss, Elke. Jo, ciao. Tschüss. Die Natascha ist jetzt dran und die ist 27. Ja. Natascha, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich im Groben und Ganzen, sag ich mal so, die Generation zwischen 20 und 30 anzusprechen. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man Liebeskummer hat, vor allen Dingen sehr extrem und sehr intensiv, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken soll, so wie ich, und vielleicht zu Kurzschlusshandlungen greifen soll. Ich bin auf meinem 26. Geburtstag aus dem 4. Stock gesprungen und wollte einfach Schluss machen mit meinem Leben. Und das ist jetzt mal ganz banal, der wollte mich da oben nicht haben und nun habe ich mit den Problemen oder mit den Folgen zu kämpfen. Halt, das war vor einem Jahr ungefähr, ne? Ja, auf meinem 26. Ja. Geburtstag. Da bist du aus dem 6. Stock gesprungen? Nein, aus dem 4. Aus dem 4. Stock eines Hauses? Ja. Und du bist wirklich gesprungen? Ja, sicher bin ich gesprungen. Mit welchen Verletzungen? Ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen und beide Fersenbeine. Mhm. Bist du wieder heute fit, oder? Was heißt fit? Also, ich habe in der Wirbelsäule habe ich einen Fixateur. Was hast du? Das heißt du? Also, so ein Eisengestell ist da im Rücken in der Wirbelsäule eingebaut. Mhm. Bei mir ist ein Wirbel zertrümmert und unter diesem Wirbel und über diesem Wirbel ist so eine Eisenstange, die eben in die Wirbelsäule einge... Kannst du gehen? Ja. Du kannst gehen. Mhm. Du musst doch da, als du dann aufgeschlagen bist, kannst du dich daran erinnern, höllische Schmerzen gehabt haben? Kann ich mich nicht daran erinnern. Du warst bewusstlos? Ja. Mhm. Ich kann mich auch nicht an die Intensivstation erinnern. Ich weiß nur, wie ich auf dem Zimmer wach geworden bin, als ich auf einer normalen Station gelegen habe. Also du hast enorm schwere Verletzungen davon getragen, ja, aber letztendlich auch noch Glück gehabt. Ja. A, entweder hättest du tot sein können oder noch schwerer verletzt sein können. Richtig. Ne? Und dies ist alles aus Liebeskummer. Mhm. Wie denkst du heute darüber? Würdest du nochmal vielleicht in eine solche Situation kommen können? Was meinst du? Ja, aber ich sag mir, dass das nicht der richtige Weg ist. Entweder man sucht, das Wichtigste, was an der ganzen Sache ist, man sucht sich jemanden, mit dem man reden kann. Du hast gerade so eine abstrakte Einleitungsrede gehalten, die Generation zwischen 20 und 30 und so weiter. Was hast du jetzt aus diesem Vorfall für dich gelernt, für dein Leben? Ich bin damals immer so ein Mensch gewesen, der sich gesagt hat, also ich verpacke das alles und ich komme mit meinem Problem alleine zurecht und ich brauche niemanden anders. Ja. Und das ist der größte Fehler, wenn man... Du hast alles in dich hineingefressen. Richtig. Mhm. Und irgendwann, ich habe 20 Jahre, sage ich mal, ich bin jetzt 27, ich habe 20 Jahre in mich hineingefressen. Mhm. Es ist viel passiert in der Kindheit etc. pp. Und irgendwann war es dann eben dieser Tropfen auf dem heißen Stein. Und also die Lehre daraus ist jetzt für dich, dass du es gar nicht mehr so weit kommen lassen willst, nämlich... Ja. Dadurch, dass du mit anderen Leuten und mit Freunden das Gespräch suchst. Ja. Was hat denn dieser Mann, weswegen? Nein, die Frau. Ach, die Frau. Was hat diese Frau denn dann gesagt, wegen der du aus dem Haus gesprungen bist, aus dem 4. Stock? Kurze Vorgeschichte. Diese Frau ist verheiratet, hat Kinder, ist zu dem Zeitpunkt meine Chefin gewesen, hat immer zu mir, oder zu dem Zeitpunkt, nachdem, sag ich mal, das Gröbste überstanden gewesen ist, hat zu mir gesagt, ich wusste von vornherein, dass sie verheiratet ist und das wäre eben nicht der Weg gewesen. Und heute bin ich noch mit ihr zusammen. Du bist mit ihr zusammen? Ja, sie mehr hat oder weniger. Sie hat dir das nicht übel genommen, dass du das gemacht hast? Was heißt übel genommen? Ich wollte nicht mehr. Sie hätte sich höchstens Vorwürfe machen sollen, dass sie mit mir so weit gegangen ist oder beziehungsweise, dass sie... Sie ist 11 Jahre älter, sie hätte sich vielleicht sagen sollen, dass man so etwas jemandem nicht antut. Mhm. Mit den Gefühlen zu spielen. Ich habe mir das gerade nochmal so vorgestellt, diese Tat, das ist ja eine Wahnsinnstat letztendlich. Ja. Ist das sich so zu denken, dass du, so wie man das im Fernsehen sieht, am offenen Fenster gestanden hast und gezögert hast und irgendwann gesprungen bist? Wie war das genau? Nee, ich habe mich auf die Fensterbank gesetzt und habe aus dem Wohnzimmer laute Musik gehört und immer wieder die gleiche Musik. Man kann das ja so am CD-Spieler einstellen, immer wieder, dass die gleiche Platte kommt. Was für eine Musik war das? von Vicky Leandros, irgendeine Platte, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche. Mhm. Und die habe ich immer wieder laufen lassen und das war genau auf meinem Geburtstag, auf den 26. Mhm. Und jetzt kann ich heute jeden Geburtstag zweimal feiern. Mhm. Also ist es schon ein großes Glücksgefühl geblieben? Nämlich, dass du weiß lebst. Ich nicht. Also ich bin, wie gesagt, mein Leben gekennzeichnet. Ich bin 50% schwerbehindert. Mhm. Ich kann damit davon ausgehen, dass ich ungefähr alle 5 bis 10 Jahre einen neuen Fixateur im Rücken reinkriege, weil das eben nicht auf Dauer stabil ist. Die Füße machen das nicht mit. Und wie lange hast du eigentlich bei dem Sprung gezögert, ob du das machst? Ich könnte mir vorstellen, dass man da ganz lange abwartet. Ja, man wartet und irgendwann macht man die Augen zu und springt. Ja, wie lange hast du gewartet? Eine halbe Stunde, 10 Minuten? 7 Minuten. Doch nicht länger. Nein. Liebe Natascha, es ist gut gegangen. Du hast deinen zweiten Geburtstag, kannst du feiern, wie du gerade gesagt hast. Sei glücklich, dass du nicht schwerer verletzt bist und dass du bist zwar jetzt behindert, kann man sagen, ja, in gewisser Weise, aber du kannst immer noch das Beste jetzt aus deinem Leben machen. Mhm. Nur wie gesagt, ich wollte den Leuten oder beziehungsweise den Jugendlichen sagen, dass sie sich irgendjemanden, ist egal wer das ist, aber irgendwo einen Partner, einen Ansprechpartner suchen und selbst wenn es nicht in der Familie ist, irgendjemanden und darüber reden. Ich weiß heute, dass mir das sehr viel hilft. Ich bin auch immer vorweggelaufen und habe versucht, das mit mir selber klar zu machen, aber da kommt man nicht raus. Ich wünsche dir immer gute Ansprechpartner. Gut. Alles Gute. Schönen Abend noch. Danke, tschüss Natascha. Tschüss. So Freunde, jetzt wird's aber Zeit für unsere kleine Musikpause. 1.37 Uhr. Und 11 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht sind wir gänzlich offen für all die Dinge, all die Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und ihr erreicht mich unter 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte schreibt auch eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können und hier in die Sendung reinstellen können. Es geht weiter mit Sven und der ist 32 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen Domian. Hallo Sven. Es hat lange gedauert, bis ich bei dir mal reingekommen bin. Nun haben wir's, ne? Übrigens, wir haben uns auch mal persönlich getroffen. Sag bloß. Und zwar letztes Jahr war das mal kurz vorm Bahnhof in Köln. Hattest einen dicken Blumenstrauß in der Hand. Ja, das kann sein. Heile. Ah ja, es kann sein, ja. Bist dein Taxi dann weg. So ist das manchmal. Hab eine Autogrammkarte gegeben. Jetzt aber zum Thema. Ehe wir uns hier verplaudern, ne? Bitte? Ehe wir uns hier verplaudern. Ja. Ja. Ich finde Gildo toll. Du findest Gildo toll? Das ist ja wirklich eine Ausnahme. Ich habe noch gar keinen getroffen, der den gut findet. Echt, ne? Ja. Da geht richtig am Samstag die Post ab. Wir fahren rüber nach Pfalz mit 25 Mann. Sind ungefähr 4.500 Mann hier in der Diskothek da unten ins Büsch. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass das Holland ist, wo ihr hinfahrt. Ja, richtig. Ja. Von da aus dann zu telefonieren, oder wie? Bitte? Um von da aus zu telefonieren. Ja, auch, ja. Ja. Und das ist eine riesengroße Leinwand, ne? Wie gesagt, circa über 4.000 Leute sind da, ne? Und wir drücken ihnen natürlich die Daumen und wir werden ihn so oft wie möglich wählen, ne? Weil ich finde das einfach klasse, dass so ein Typ aus dem Leben bei so einer Gala mitmacht. Ne? Sag mal Sven, was findest du an Gildo Horn gut? Jetzt ganz ehrlich, ohne jetzt mal, ganz ehrlich, was findest du gut an dem? Erstens, dass er so ein erotischer Typ ist. Findest du? Ja. Nun könnte man ja sagen, er hat ja, also was das übliche Schönheitsklischee ideal anbelangt, ja nicht viel zu bieten, ne? Ja, eben, hat er. Und vor allen Dingen... Also du meinst gerade das ist es, dass er nicht so dem Idealbild entspricht. Würde ich auch sagen, ja. Weil wenn man sich mal die anderen Schlagersänger anguckt, ne? Die sind alle aufgedackelt, ne? Ja. Sag ich mal, gut gekleidet. Wir denken mal an Rex Gildo. Ne? Ja, zum Beispiel. Geschminkt ohne Ende, sag ich jetzt mal, wie ein alter Besen, ne? Weiße Plastikzähne und so. Und Gildo Horn ist halt ein Mann aus dem Leben. Also du meinst, das ist so schön an ihm, dass er so ganz normal aussieht. Ja. Er hat ein bisschen Speckbauch, wie so viele von uns. Ja, ne? Er hat Haarausfall oder ein bisschen, die Haare sind fettig, was auch viele Leute haben. Also man kann sich mit ihm so richtig gut vergleichen. Er zeigt sich so, wie er ist. Ja. So wie das machen die anderen, das ist der genaue Unterschied, das machen die anderen nicht. Mhm. Er zeigt sich so, wie er ist, mhm, und die anderen machen es halt nicht. Ne? Und ja, das finde ich so toll an ihm. Gut, das ist das Äußere. Findest du so das, was er macht, auch gut oder einfach nur schräg? Also die Songs, die er macht, muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Sachen, die ich von ihm gehört hatte, ne, die waren so ein bisschen bekloppt. Mhm. Ne? Also ganz am Anfang war er so nicht sein Freund. Ne? Ja. Nur nachher, jetzt wo die zweite CD rauskam, ne, mhm, wo zum Beispiel drauf war, Wunder geschehen immer wieder und so Scherze, ne? Mhm. Dann habe ich gedacht, ich denke, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Musik, die er da macht. Wie findest, ne, du denn seinen Grand Prix-Titel? Also, Gildo hat euch lieb, piep, piep, piep. Als ich den das erste Mal gehört habe, bei der Vorentscheidung, mhm, ne, muss ich sagen, der Song hat mir gefallen. Hat dir gefallen? Ne? Ja. Ich meine, ist zwar auch kein, sag mal, allzu logischer Text, ne? Ja. Irgendwie ein bisschen dahergegriffen, ne? Ja. Aber ich finde, wenn einer so bekloppt ist, ne, ja, und es schafft, zum Grand Prix zu kommen, ne, ja, dann sollte er auch gewinnen. Ja. Hast du denn bei der Vorentscheidung auch kräftig mitgewählt? Ja, habe, ja, ich auch. Und natürlich Gildo gewählt. Na, selbstverständlich. Selbstverständlich. Wie sind deine Prognosen? Deine Prognose für den Grand Prix? Also die englischen Buchmacher sagen, die machen eine Quote von 20-1, also Ausreiterchancen, ne? Mhm. Und ich sage 100-1 für Gildo. 100-1 für Gildo. Ja. Ich glaube, wir könnten sehr stolz schon sein, wenn er auf dem 5. Platz wäre. Ja, wäre wir auch. Aber verdammt, ich bin mir hundertprozentig sicher, nachdem was jetzt im Fernsehen gelaufen ist, was die englische, also ich meine, die englische Presse nicht so, aber was das englische Volk so gemacht hat, ne? Ich schwärme ja auch von ihm, ne? Ja, er ist richtig international am berühmt werden, ne? Kann richtig man sagen, ja. Er ist ein praktisch und fängt langsam an, Weltstadt zu werden. Aber es gibt ja noch irgendeine durchgedrehte Nummer, und zwar, ich glaube, der israelische Vertreter. Das ist ja ein Transvestit, ne? Soweit ich das mitbekommen habe. Der soll auch ziemlich gut sein. Ja, das habe ich auch gehört. Also ja. Ich habe von dem noch nie was gehört, ne? Ich auch nicht, aber ich habe es nur gelesen. Ich habe es auch gelesen, ja. Die Israelis haben den gewählt und die wussten gar nicht, dass das ein Transvestit ist. Irgend sowas habe ich gelesen. Finde ja, ich auch sehr witzig. Inoffiziell soll der englische Titel ganz oben stehen, ne? Inoffiziell. Ja. Von den Buchmachern. Also ich bin dafür, dass Gildo Horn dieses Jahr gewinnt. Mhm. Und nächstes Jahr sollte vielleicht Lilo Wanders. Lilo Wanders. Mitmachen, ne? Das wäre doch eine schöne Steigerung, oder? Ja, das wäre doch was. Eine schöne Weiterentwicklung davon, ne? Das wäre doch was, ne? Lieber Sven, auf dass wir uns irgendwann wieder vom Bahnhof treffen. Hör mal, das wäre ein absoluter Hammer, ne? Das wäre ein Hammer, sag ich. Hör mal, da gehen wir uns mal irgendwo in den Pub da, Mensch, mal ein Bier trinken oder ein Kaffee trinken. Das machen wir. Oder so. Dann reden wir so richtig über Gildo Horn. Ich erzähle dir so alle Details aus dem Nähkästchen, die ich so privat von ihm weiß. Ja? Kennst du ihn privat? Nee, so ganz gut nicht, aber ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Da ist doch schon was. Sven, wir drücken uns allen gemeinsam die Daumen, ne? Jürgen, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ja, da kann ich ja nicht für, das ist ein Zufall. Deine Sendung ist prima, ich verfolge sie schon seit mehreren Jahren, ja, also seit 3 Jahren ungefähr. Ja. Und Tag und Nacht, ne? Mensch, ein richtiger Fan, ein Gildo Horn-Fan und ein Domian-Fan. Ja, richtig. Das ist schön. Und ich finde deine Sendung toll, ich habe sie auch jetzt gerade aufgenommen, ja, ne? So für die Enkel später. Ja, ganz genau. Sven, alles Gute. Alles Gute, hau rein, ne? Bis dann mal, tschüss. Tschüss. 18 Jahre alt ist der Nächste. Wer ist 18 Jahre alt? Ja, hallo, da ist der Michael. Der Michael? Ja. Der Michael aus Süddeutschland. Ja, also zuerst mal, ich bin auch großer Fan vom FCK, von Kaiserslautern. Ja, toll, finde ich gut. Ja, mach ich da, ne? Ja. Nächstes Wochenende groß gefeiert. Mensch, ich hätte beinahe mitgefeiert. Ja, war super Abgang. Ja, aber zu meinem Thema, also ich habe immer so junge Freundinnen, schon so 12. Wieso, junge Freundin? Spinnst du? Ja, ich will es auch nicht. Also, ich mache CB-Funk, mhm, und da lerne ich die meistens kennen. Da sind auch so viel drauf und ich weiß nicht. Also die machen auch CB-Funk, die, ja, Mädels? Mhm. Was heißt denn das, Freundin? Willst du dann mit denen richtig zusammen sein oder läuft das alles über Funk? Na, ich treffe mich auch mit denen und bin schon richtig zusammengekommen mit denen. Wie alt waren die denn dann? So wirklich so ganz jung? Ja, 12, 11, 12. Mhm. Jetzt habe ich vom Kollegen gesagt, redet jetzt schon wieder eine, ne? Mhm. Die will auch mit mir gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich würde an deiner Stelle die Hände davon lassen, Michael. Mhm. Das sind Kinder, mit denen du da Kontakt aufnimmst. Ja. Und du stehst mit einem Bein im Gefängnis. Das stimmt. Na? Warum müssen es denn immer so junge Mädels sein? Es gibt auch wunderbare 16-jährige Mädchen. Ja, habe ich auch schon gehört. Aber ich weiß auch nicht, ich komme immer mit der Jungen in Kontakt. Ja, dann muss ich mal... Ist denn im Moment da irgendetwas, bahnt sich da irgendwas an? Ja, also ich habe vom Kollegen gesagt, Fried, du willst wieder eine mit mir gehen, ne? Na gut, dass die mit dir gehen wollen, ist ja vielleicht noch verständlich. Die werden dich anhimmeln und du bist der tolle Typ da mit 18 Jahren. Ja, das kommt meistens von denen. Ja, und da fühlst du dich geschmeichelt und du willst dann mitmachen. Ne? Ich habe jetzt den Führerschein gemacht, aber, Autoführerschein, und dann, da fahren sie noch mehr drauf ab, wenn man dann ein Auto hat. Aber ich glaube, es ist eine viel größere Leistung, wenn du Mädels in deinem Alter beeindruckst. Das ist toll, das andere ist keine große Kunst. Michael. Also lass mal die Hände von den ganz jungen Mädchen. Ja, als meistens vom CB-Funk kommen. Da was? Sind die immer drauf, auf dem CB-Funk. Ja, du kannst ja mit denen reden, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber so Beziehungen und so halte ich mal an die Älteren und an die Gleichaltrigen. Ja? Ja. Alles Gute. Kann ich machen. Ja, alles klar. Dein Wort drauf, ja? Mhm. Okay. Okay. Tschüss, tschüss, Michael. Tschüss. Beate. Beate. Hallo? Ja. Ganz schlecht. 23. Ich flüster ja auch fast. Warum? Nur so aus Spaß. Beate, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt verstehst du mich. Ja, ist besser, ja. Was ist dein Thema? Ich wollte mit dir über London sprechen. Über London? Ja. Warum über London? Ja, weil London einfach eine super Stadt ist. Aha. Also ich bin jetzt die letzten 5 Monate schon 3-mal da gewesen. Mhm. Und ich bin letzten Freitag wiedergekommen und war da vor 1 Woche da. Und ja. Also Superstadt sagt noch nicht viel. Ja, jetzt versuchen wir jemanden zu überzeugen, der noch nie in London war. Ich bin ein bisschen nervös. Ist egal. Warum muss Tante Trutchen, nehmen wir an, ne, Tante Trutchen, die war noch nie in London. Ja. Meine Tante Trutchen, warum soll die nach London fahren? Also erstens mal, weil London eine große Anzahl an Sehenswürdigkeiten bietet. Ja. Zum Beispiel die ganzen Gebäude, also ganz in London verteilt, würde ich sagen. Ja. Haben wir hier auch. Haben wir in Köln auch, in Berlin, in München. Ja, aber kein Vergleich. Ja. Und überhaupt auch die ganzen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Tower Bridge, Big Ben. Ja. Und ich meine, sowas haben wir hier in Deutschland ja nicht so viel. Also, na gut. Ja. Sehenswürdigkeiten. Haut einen noch nicht so aus den Schuhen. Aber okay, du nennst es mal. Ja, und ich habe also die letzte Woche in der Jugendherberge verbracht. Mhm. Und ich habe da also viele internationale Leute kennengelernt, zum Beispiel Franzosen, Australier, Leute aus Argentinien, Spanien und eigentlich aus der ganzen Welt. Also es ist sehr international. Ja. Also ich denke mal, dass London eine sehr multikulturelle Stadt ist auch. Und ja. Noch was? Jetzt versuche mal jemanden deines Alters zu überzeugen. Hast du Erfahrung mit der Clubszene zum Beispiel? Interessiert einen dann ja auch, ne? Ja. Also, Nachtleben. Ja, das Nachtleben ist ein bisschen blöd in London, weil die Pubs haben nur bis 11 auf und die zum Beispiel die großen Diskotheken, die haben nur bis 3:30 auf. Und wenn man dann zum Beispiel am Leicester Square in Limelight war oder so, dann muss man halt um 3:30 gehen und die U-Bahn fährt erst um 5. Das klingt ja nicht sehr verlockend. Ja, da kannst du ja in Köln oder in Berlin die Nächte wirklich besser verbringen. Ja, ich meine, das stimmt schon, aber das ist dann auch witzig, irgendwie zu sehen, wie die ganzen Engländer und überhaupt alle sich dann irgendwie bei McDonald's oder im Burger King herumtummeln, um die Zeit dann totzuschlagen. Also, Beate liebt London. Ja, ich liebe London. Und Beate wollte jetzt das ganz einfach mal so ein paar Millionen Menschen erzählen, ne, damit du noch viel, viel mehr Leute da triffst und damit das noch brodelnder wird. Ja, und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt im Sommer dahin zu gehen, irgendwie, um da zu arbeiten. Für längere Zeit, für eine Weile mal. Und Englisch zu lernen so ein bisschen. Wünschen wir dir alle viel Vergnügen und viel Erfolg. Ja, tschüss, Beate. Danke, tschüss. So, nach London kommt jetzt vielleicht Madrid oder Paris? Daniela, 19. Ja, hallo. Über welche Stadt möchtest du sprechen? Eigentlich über gar keine. Dachte ich mir noch. Also, was ist dein Thema? Also mein Thema ist Jungs. Das klingt schon interessanter, ne, als London. Ja, oder? Finde ich gerade sehr interessant. Nicht interessant? Nein. Nein. Du klingst so ernst. Ist da was Ernstes im Busch? Ja, also ich habe ein Problem. Ich werde also ziemlich oft von Jungs verarscht. Warum? Ja, ich denke mal, ich bin zu naiv. Aber du bist doch so nett. Ja, es mag sein, aber sie benutzen das aus. Erzähl mal, inwiefern die das ausnutzen? Ja, also ich war jetzt 1,5 Jahre mit jemandem zusammen. Ja. Und hatte auch mit dem eine feste Beziehung jetzt, also ist normal, ne? Ja. Und ich meine, er fand das gar nicht so toll. Also, er hat mich ziemlich ausgenutzt. Er fand das nicht so toll? Ja, also. Er hat das ausgenutzt? Ja, also, dass ich so naiv bin. Ja, in welcher Beziehung bist du denn naiv? In Sachen Sex, weil ich bin ziemlich zurückhaltend und schüchtern. Aha. Und wie wirst du da verarscht? In welcher Form? Ja, also viele meinen, dass ich altmodisch bin und dass ich halt keine Erfahrung habe und deshalb mich nicht traue. Und Daniela, das ist interessant, wenn du so leise sprichst. Aber sprich mal ein bisschen lauter, damit wir nicht alle gut verstehen. Ja, wenn meine Mama das mitkriegt, ist das nicht so toll. Komm, jetzt legen wir beide mal Butter bei die Fische. Um welche Sachen ging es denn da konkret? Ja, also halt über die sexuelle Beziehung. Also ich bin schüchtern und ich ging mit ihm sofort ins Bett und er hatte dann ein Problem mit. Hast du dich geschämt, gewisse Dinge mit deinem Freund zu machen? Ja, also ich habe da so keine Probleme mit. Ich gehe halt nicht sofort nach 2-3 Wochen mit jemandem ins Bett. Na gut, aber du warst ja eine ganze Weile mit dem Letzten zusammen. Ja, und dennoch hat er dich verarscht und sich lustig über dich gemacht? Ja, weil ich halt, er wollte nach 2 Wochen mit mir ins Bett und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht. Ja, das hat sich dann 6 Monate rausgezogen und dann wird das überall rumerzählt. Und du hast den armen Jungen 6 Monate zappeln lassen? Ja. Ist natürlich auch krass, ne? Ja, aber ich meine... Aber nach 6 Monaten ging es dann los, oder wie? Ja, und dann, als er es dann geschafft hat, hat er es überall rumerzählt. Und war er denn dann zufrieden mit dem, was er geboten bekam, wollte ich schon sagen? Also was dann da passierte? Nein. Nein. Jetzt verstehe ich aber trotzdem noch nicht, wieso die Jungs dich so verarschen. Sagen die, du bist ein Mauerblümchen und... Nein, also es gibt da so eine Diskothek, wo wir am Wochenende immer sind. Und mein Ex-Freund ist auch da und also das weiß also ziemlich jeder. Mhm. Dass er darum erzählt, dass ich nicht gut im Bett bin. Und was hat er denn vermisst an dir im Bett? Das weiß ich ja eben nicht. Hat er dir nie gesagt? Nö. Wie bist du denn so im Bett? Erzähl's uns doch einfach. Ganz einfach mal. Dann werde ich es beurteilen. Dann werde ich dir sagen, ob du okay bist oder ob du noch an dir arbeiten musst. Also ich bin eigentlich ziemlich für alles offen. Du bist für alles offen. Und du machst eigentlich auch fast alles mit. Ja, also auch mal diese ganz extremen Sachen, so Analverkehr oder so. Aber ansonsten. Würdest du schon mitmachen, wenn der Junge dich richtig verführt? Ja, natürlich. Ja. Hat denn dein Freund dich richtig verführt? Also wenn ich ehrlich sein soll. Liegt das auch an ihm. Da haben wir es doch schon. Vielleicht ist er ja die schlappe Nummer. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und er hat es dir nur zugeschoben. Ja. Ne? Da gehören ja 2 zu. Er hätte da ja auch ein bisschen dich fordern können. Und ich meine, da ich ja eigentlich schüchtern bin, ja. Ich auf das, auf die Leute, die mehr Erfahrung haben und die mir das zeigen, ja. Und da er mir auch nicht mehr geboten hat, habe ich dann halt gedacht, ja okay, machst du das, was er macht und ja. Wie er mir, so ich dir, ne? Also im Moment bist du solo, ne? Ja. Ja. Dann würde ich mal sehen oder raten oder hoffen, sagen wir so, dass da bald irgendwas in Gang kommt zwischen dir und einem Jungen. Und den nächsten Jungen, das musst du dir mal richtig vornehmen, den wirst du mal so richtig rannehmen und verführen. Nach Strich und Faden. Ja, das habe ich mir schon überlegt. Ne? Nach alles, was dir Spaß macht. Um mir selber zu beweisen. Damit dem Hören und Sehen vergeht. Ja. Ne? All das, was du so in deinen Träumen machst, wenn du so alleine mit dir bist und Spaß mit dir hast. Ja. Da gibt es sicher so einige prickelnde Dinge, ne? Ja. Da musst du ran an die Jungs. Ich glaube, du bist gar nicht so schüchtern. Naja. Daniela, viel Spaß mit dem nächsten Jungen. Danke. Ja, er ist wahrscheinlich zu beneiden. Ja, ich will hoffen, ne? Tschüss, Daniela. Tschüss. Von der flüsternden Daniela kommen wir jetzt zu Jasmin. Hallo. Hallo, 25 Jahre alt. Genau. Du sprichst ein bisschen lauter. Ja, ich bemühe mich. Ich habe keine Eltern, die mir zuhören. Die Mutti sitzt nicht daneben. Nee, sie wohnt woanders. Jasmin. Mein Thema, Dreiecksbeziehung. Oh, Du hängst mittendrin. Ich hänge mittendrin, ja. Erzähl. Seit ungefähr 8 Wochen. Ja. Vor 8 Wochen hat mein inoffizieller Freund, also wir waren eigentlich nie richtig zusammen, haben 1,5 Jahre eine reine Bettbeziehung gehabt, hat mir gesagt, dass er sich verliebt hat in eine andere Frau. Und das war für mich natürlich erstmal so ein Schlag in die Magengrube, gedacht, so was jetzt. Weil du eigentlich auch in ihn verliebt warst und bist? Bin immer noch. Ja, und dann war es so, dass ich erstmal natürlich vollkommen fertig gewesen bin und dann angefangen habe, ein bisschen über mich, über mein Leben nachzudenken und angefangen habe, einiges bei mir zu ändern. So nach dem Motto, wenn ich mich selber liebe, lieben mich auch die anderen. Und habe mich ja bemüht, ein wenig ins Fitnesstraining zu schleppen und habe Psychotherapie angefangen und habe mich auch ab und zu dann wieder mit ihm getroffen. Wir sind zum ersten Mal seit anderthalb Jahren abends zusammen ausgegangen, sind essen gegangen, sind in die Disco gegangen, haben angefangen, uns miteinander zu unterhalten, was also anderthalb Jahre lang nicht der Fall gewesen ist. Wie, ihr habt anderthalb Jahre nur gepoppt? Ja, so mehr oder weniger und über Banalitäten gesprochen. Also, wieso ist das denn eigentlich, warum hat sich das so ergeben? Wieso hast du nicht viel früher da mal Flagge gezeigt und gesagt, dass du ihn gerne hast und dass du über das Bett hinaus auch mehr Interesse an ihm entwickelt hast? Das habe ich ihm schon gesagt, aber er meinte immer, dass das eine Illusion ist, dass man sich in ihn gar nicht verlieben könnte, weil er doch so ein Arschloch wäre. Ach so. Also hat er mir mal ganz offen und ehrlich auch gesagt. So, jetzt seid ihr dann irgendwann mal essen gegangen, jetzt? Ja, nachdem im Mitte März, Anfang April und ich habe inzwischen also das andere Mädel auch kennengelernt und er sagt mir, dass ich jetzt in den letzten Wochen für ihn irgendwie mal interessanter geworden bin, weil ich einfach erwachsener geworden bin. Was das Fitnessstudio bewirkt, ne? Ja, ich habe also 3 Kilo abgenommen jetzt. Ja. Ich meine, ich war auch so nie besonders dick, aber... Heißt das denn, dass er jetzt angefangen hat, sich in dich auch zu verlieben? Ja. Hey, und? Also er hat mir vor einer Woche zum ersten Mal in anderthalb Jahren gesagt, dass er mich liebt. Also wirklich, ich liebe dich. Aber gleichzeitig mit dem Aber hinten dran, dass die andere Frau noch weiterhin aktuell ist. Also es ist so, dass... Was heißt denn aktuell? Heißt das, dass er mit ihr auch ins Bett geht oder nur ins Bett geht? Also offiziell ist er mit ihr zusammen. Liebt er sie denn auch? Ja, das ist schwer zu sagen, auf seine Weise. Er nennt sie immer so, dass sie seine Sonne ist. Sie also, ist seine Sonne. Und was bist du? Sein ich bin Mond? Sein Mond. Sein Mond? Das ist auch nicht so ein Kompliment, ne? Ich wäre lieber die Sonne für jemanden als ja, als das habe ich ihm dann auch irgendwann mal... Er meinte, das wäre dann sehr philosophisch gewesen, als ich ihm gesagt habe, dass der Mensch die Sonne zum Leben braucht, aber nicht den Mond. Und dass Sonne und Mond sehr selten zusammenkommen. Ja. Also es ist so, dass ich dies Mädel, ich habe sie kennengelernt und es ist so, dass ja sie ist eifersüchtig auf mich, weil sie nicht verstehen kann, weshalb er mich verlassen hat. Aber ich finde ja eine Entwicklung interessant, Jasmin. Ihr habt ein Jahr Kontakt gehabt, nur auf sexueller Basis. Und jetzt hast du dich angestrengt, sage ich mal so. Ne? Du hast dich verändert und hast einige Dinge in Gang gesetzt. Ja. Und bewirkt, dass er angefangen hat, sich in dich zu verlieben. Das ist doch klasse. Aber andererseits weiß ich halt auch nicht, inwieweit das von Dauer ist, weil er sagt mir entweder, also wenn ich es gefühlsmäßig nicht mehr verkraften kann, dann soll ich halt meine Beine in die Hand nehmen und soll gehen. Das sagt also er so. Er sagt mir, ich soll nicht dran kaputt gehen. Aber andererseits ist es halt so, dass er die andere Frau jetzt noch nicht verlassen wird, mal in Anführungszeichen, weil er hat sie kennengelernt über einen Begleitservice. Also sie arbeitet bei einem Begleitservice, ist 22 Jahre alt, lebt in Scheidung und... Wie alt ist er eigentlich? Er ist 28. 28. Also ich bin ja immer ich halte ja immer ein Plädoyer fürs Kämpfen, Jasmin. Und du hast ja schon einiges gemacht jetzt. Ich würde an deiner Stelle schon noch eine ganze Weile am Ball bleiben, ohne zu großen Druck auszuüben. Weil die Chance, es klingt nicht so schlecht, als hättest du eine Chance, wirklich ihn ganz rüber zu ziehen und dass er wirklich ganz und gar in dich verliebt ist und dann seid ihr zusammen und du hast ihn. Wobei du natürlich immer... Das ist das, was ich mir auch immer sage. Das Interessante ist dann, wenn ich meinem Freund noch irgendwie was erzähle, wenn ich nur schon seinen Namen erwähne, dann wie immer nur um Gottes Willen und was willst du noch überhaupt mit Wobei du natürlich Gefahr läufst, dich dazu sehr hineinzubegeben und hinterher, wenn es dann wirklich nicht klappt, hast du natürlich alles... Dann habe ich alles verloren. Ja, alles verloren. Aber trotzdem, finde ich, versuch's noch weiterhin ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Ja. Und auf das Glück dir Holz sein wird. Danke. Wir müssen Schluss machen. Alles okay. Gute. Tschüss, Jasmin, tschüss. So, Freunde, Leo Scholten war in der Technik und unser Thema morgen Nacht heißt Sex mit Pannen. Sex mit Pannen. Darüber möchte ich mit euch reden. Nun denkt mal schön nach, was euch da alles schon passiert ist oder was euch vielleicht heute Nacht noch passiert. Das erzählt ihr mir dann morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Bis dann, bye bye, ciao.